Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Und nun zum Wetter. Die Aussichten für die nächsten Tage: Am Donnerstag wird es regnen und es wird kalt sein. Temperaturen um 7 Grad. Am Freitag ist das Wetter dann freundlicher. Es wird trocken bleiben und die Temperaturen werden auf über 10 Grad steigen. Und fürs Wochenende kann man schon einen Ausflug ins Grüne planen, denn es wird sonnig und schön warm sein. Ab Montag gibt es dann aber wieder Regen. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Und nun zum Wetter. Die Aussichten für die nächsten Tage: Am Donnerstag wird es regnen und es wird kalt sein. Temperaturen um 7 Grad. Am Freitag ist das Wetter dann freundlicher. Es wird trocken bleiben und die Temperaturen werden auf über 10 Grad steigen. Und fürs Wochenende kann man schon einen Ausflug ins Grüne planen, denn es wird sonnig und schön warm sein. Ab Montag gibt es dann aber wieder Regen. Ende von Teil 1.